WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 22. April 1870. Der Geburtstag des russischen Politikers und Revolutionärs Lenin. Tausend Jahre werden vergangen sein. Saal 3 des DDR-Rundfunks in der Berliner Nalepastraße. Seltsames passiert hier. Es ist der 11. Mai 1956. Ein Tenor und ein Pianist haben sich zur Aufnahme einer Kantate eingefunden. Ernst Hermann Mayer hat einen Text von Johannes R. Becher vertont. Der tausendjährige Lenin aus dem Werk Lenin hat gesprochen. Tausend Jahre werden vergangen sein. Tausend Jahre werden vergangen sein, aber immer noch wird einen Namen man nennen. Lenin. Aus vielen hunderttausend Lenin-Ecken setzt sich zusammen die Welt. Tausend Jahre sind schnell mal vorbei. Bevor die von Lenin beginnen konnten, musste Wladimir Iljitsch Ulyanov geboren werden, am 22. April 1870. Er wuchs behütet auf und wurde trotzdem zum weltbekannten Revolutionsführer. Lenins Vater war Lehrer an höheren Schulen und wurde vom Zaren in den Adelsstand berufen. Seine Mutter bildete sich autodidaktisch weiter und legte ein Lehrerexamen ab. Wladimir Iljitsch war das jüngste Kind in einer liberalen Familie. Er wollte Anwalt werden. Die Idee mit der Revolution kam ihm erst später. Die Unterdrückten kannte er gar nicht. Aber das ging vielen Adligen im zaristischen Russland so. Zwischen dem Adel und den Bauern war das Niemandsland. Da war nichts. Und das, glaube ich, das ist ein Charakteristikum der russischen Wirklichkeit, dass zwischen Volk und Elite das große Nichts lag. Und dass dieser Kulturdualismus so streng war, dass in den Eliten im Grunde nur völlig weltfremde Vorstellungen entwickelt werden konnten, was diese Leute eigentlich wollten. Der Revolutionär in der Familie Ulyanov hieß Alexander und war der große Bruder. Wladimir Iljitsch machte gerade Abitur, als das Todesurteil an Alexander vollstreckt wurde. Professor Jörg Barbarowski, Historiker an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Bruder ist ja 1887 an einem Attentatsversuch auf Alexander III. Beteiligt gewesen und ist dafür hingerichtet worden. 1887. Sein Vater war ein unbescholtener Schulinspektor aus dem Gouvernement Simbirsk an der Wolga. Und die Familie fiel plötzlich, der Vater war schon gestorben, sie fiel in Ungnade. Und das ist, glaube ich, die schrecklichste Erfahrung, die ein junger Mensch machen kann. Die wurden gemieden, geschnitten. Die waren Outlaws. Mit denen wollte niemand mehr reden. Die mussten die Stadt verlassen. Und Lenin machte die Erfahrung, was es heißt, ein Außenseiter zu sein. Er war weder mit dem Volk verbunden, aber jetzt auch nicht mehr mit seinen Leuten. Die Lebensplanung von Wladimir Iljitsch wurde eine andere. Und aus Ulyanov wurde Lenin. Und er war geradezu besessen davon, sich an der Autokratie für die Hinrichtung des Bruders zu rächen. Das hat den Mann hart gemacht. Verhärtet, innerlich verhärtet, in einen Fanatiker verwandelt. Es waren nicht irgendwelche Ideen. Es gab ja ganz viele Marxisten in Russland, die waren sehr vernünftig, liberal und aufgeklärt. Der fanatisierte Lenin wechselte den Beruf. Vom Anwalt zum Revolutionär. Und schließlich zum Denkmal. Die Schriften von Marx und Engels kamen ihm da gerade recht. Lenin wollte nicht hier und da die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Er wollte das System sprengen, das sich mit schlechten Bedingungen abgefunden hatte. Er wollte Russland verändern und die Welt. Und das hat er dann gemacht. Lenin! Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Für Marx war die Revolution Theorie. Die Befreiung des Proletariats sei nur möglich, wenn das Proletariat die Macht übernimmt. In einem hochentwickelten kapitalistischen Land, in einem Land also, das das Gegenteil von Russland war. Aber das war Lenin egal. Er verkündete: Die Lehre von Marx ist mächtig, weil sie wahr ist. Ein zu Tode zitierter sozialistischer Kalenderspruch. Und Lenin nutzte Russland, um die Welt zu verändern. Er will dort verwirklichen, was tatsächlich eine fantastische Utopie ist. Dieses rückständige, riesige Vielvölkerreich in einem modernen Industriestaat und dann in eine klassenlose Gesellschaft zu verwandeln, das war geradezu eine fast unlösbare Herkulesaufgabe. Aber Lenin war davon überzeugt, dass er das mit hohem Gewalteinsatz realisieren könnte. Es war ein Überzeugungstäter. Wie gelingt eigentlich eine Revolution? Die Zeit muss nach Veränderung schreien. Für die herrschenden Klassen ist es unmöglich, ihre Herrschaft unverändert aufrechtzuhalten. Die Not und das Elend der unterdrückten Klassen verschärfen sich über das gewöhnliche Maß hinaus. So beschreibt Lenin eine revolutionäre Situation, die Vorstufe einer Revolution. Bei Hungersnöten lehnte Lenin Hilfsaktionen für die Hungernden strikt ab. Seine Begründung: Hilfe ist nur durch die Zusammenarbeit mit zaristischen Behörden möglich. Dies würde zur Festigung des Regimes beitragen. Lenin wollte eine Verschärfung der Konflikte, weil er glaubte, so einer Revolution näher zu kommen. Dafür konnte man schon einmal Menschen opfern, egal wie viele. Dieser Einstellung blieb Lenin treu. Lenin war kein Gewalttäter. Der war rachsüchtig. Und seine Befehle, die er im Bürgerkrieg in die Provinzen schickt, sind grauenhaft. Leute aufzuhängen, Prostituierte umzubringen, Geiseln zu nehmen. Rücksichtslos, aber er hatte persönlich keinen Gefallen an der Gewalt. Er war irgendwie kein Gewalttäter, der die Gewalt um der Gewalt willen ausübte, sondern immer zweckgebunden, um einen Machtgewinn zu erzielen und zu obsiegen. Die Machtfrage als die wichtigste Frage einer Revolution. Das haben sich auch andere abgeschaut, die den Willen zur unteilbaren Macht hatten. Zum Beispiel Erich Mielke, langjähriger Minister für Staatssicherheit in der DDR. Die Allgemeingültigkeit der Erfahrung der Partei Lenins für den Kampf aller revolutionären Kräfte gilt in besonderem Maße für die Frage der Macht. Sie war, ist und bleibt die Grundfrage jeder proletarischen Revolution. An ihr führt kein Weg vorbei. Für Lenin war klar, er brauchte eine schlagkräftige Organisation, um diese Machtfrage zu seinen Gunsten zu beantworten. Lenin erfand die Partei Neuen Typus, eine straff organisierte zentralistische Kaderpartei, die sich dadurch auszeichnet, dass es keine Diskussionen gibt, dafür viel Geheimhaltung, unbedingte Disziplin und eine Parteiführung, die keinerlei Kontrolle unterliegt. Innerparteiliche Demokratie, darüber konnte Lenin nur ätzen. Das ist eine leere Spielerei, denn in Wirklichkeit hat nie eine revolutionäre Organisation einen umfassenden Demokratismus durchgeführt. Und sie kann es auch selbst beim besten Willen nicht tun. Wenn man das unter der Perspektive der Macht sieht, dann war das die richtige Entscheidung. Weil seine Truppe, weil seine Partei am Ende entschlossen und geschlossen war, obwohl sie gar nicht die Mehrheit hatten. Weder in den Sowjets, noch, wenn man es an den Zahlen der Mitglieder misst, war diese Partei besonders einflussreich. Aber sie war zentralistisch organisiert, sie war undemokratisch und sie war nach dem Führerprinzip organisiert. Und das ist in Revolutionen, wo Menschen nach der Macht greifen, die, wie Lenin sagt, auf der Straße liegt, ein Vorteil. Wir müssen die Arbeiterabteilungen lehren, Bomben in Massen herzustellen, müssen ihnen und unseren Kampfgruppen helfen, sich Vorräte an Sprengstoffen, Zündern und Selbstladegewehren zu besorgen. Wenn sich die Arbeitermassen am Aufstand in der Stadt beteiligen, wenn sich die Massen auf den Feind stürzen, wenn der Kampf um die Truppen entschlossen und geschickt geführt wird und die Teilnahme des Dorfes am gemeinsamen Kampf gesichert ist, dann werden wir im nächsten bewaffneten Aufstand, der ganz Russland ergreifen wird, den Sieg davontragen. Auf seinem Weg zur Macht kam Lenin denen, für die er angeblich diese Revolution machte, nicht wirklich näher. Schriftsteller Maxim Gorki, Sympathisant der Revolution, lernte Lenin schon früher kennen und urteilte Jahre später: Aus Büchern weiß er, wie man die Massen aufhetzt und an ihre niederen Instinkte appelliert. Die Arbeitermassen sind für ihn das, was für den Metaller das Erz ist. Letztlich hat Lenin mit seiner Kaderpartei ein riesiges Reich seinem Willen unterworfen. Das wurde später verklärt als große sozialistische Oktoberrevolution. Und dieser sonst unversöhnliche Lenin wurde zum Pragmatiker. Frieden von Brest-Litowsk, war so eine pragmatische Entscheidung, die Einführung der neuen ökonomischen Politik, das Eingeständnis, wir müssen erstmal auf den Kommunismus verzichten, das haben wir uns leichter vorgestellt. Daran kann man ja sehen, dass Lenin doch am Ende eine Figur war, die zur Einsicht fähig war. Also er konnte zurückrudern. Aber Lenin hat dieser Sowjetunion einen Geburtsfehler mitgegeben. Da half kein Zurückrudern. Dieser Geburtsfehler ist die autoritäre Struktur des Staates. Und in dieser autoritären Struktur wurde so jemand wie Stalin erst möglich. Stalin hätte nicht bei den Menschewiki Karriere gemacht oder bei den anderen, aber in seiner autoritär hierarchisch strukturierten Kaderpartei konnte so eine Figur wie Stalin schnell nach oben gespült werden. Und das ist ein Erbe. Man kann Lenin vielleicht zugutehalten, dass er das in seinen letzten Lebensjahren begriffen hatte. Dass man mit mehr Gewalt und mit mehr Hierarchien nicht abbaut. Zwei, Lenin und ich, weilen im Zimmer. Er als Foto an weißer Wand. Offen sein Mund in gehämmertem Wort. Borste des Barts gestreut wie zumeist. Woran merkt ein Politiker, wann er verloren hat? Wenn er so bedichtet wird? Wenn sein Antlitz auf übergroßen Fahnen zu sehen ist, wenn andere sagen, dieses oder jenes habe er gewollt, dann hat ein Politiker verloren. Wenn dann noch Denkmäler errichtet und Spielfilme gedreht werden, dann kann ein Politiker seinen eigenen Namen vergessen. Alle, die irgendetwas verändern wollten in der kommunistischen Bewegung, mussten als Begründung vortragen, das habe eigentlich Lenin so gewollt. Also die Kollektivierung der Landwirtschaft, den großen Terror, aber auch die Entstalinisierung. Und das Ende der Sowjetunion wurde auch mit Lenin begründet. Überall ist Lenins Spur. Überall ist Lenins Spur. Dann ist es auch schon egal, wenn ein Lenin in ein Mausoleum gepackt wird und sich Politikergenerationen einen Wettstreit liefern, wer die größten Lobpreisungen hervorbringt. Dieser Platz, dieses Monument Lenins, legen Zeugnis davon ab, dass die Arbeiterklasse und alle Werktätigen unseres Landes Wladimir Iljitsch Lenin lieben und verehren, dass sie seine Lehre beherzigen und all ihre schöpferischen Kräfte für den Sieg Sozialismus einsetzen. Walter Ulbricht weiht in Ostberlin den Leninplatz und das riesige Lenin-Denkmal ein und stellt eine steile These auf. Die Arbeiterklasse und alle Werktätigen lieben Lenin. Hat dieser Satz jemals gestimmt? Das ist eine sehr gute Frage, die man so leicht gar nicht beantworten kann, weil zu dem Zeitpunkt, als Lenin an der Macht war, ihn nur wenige kannten. Der größte Teil der Bevölkerung des Imperiums waren Analphabeten. Es gab kaum Zeitungen, kein Radio, kein Fernsehen. Man könnte also sagen, Lenin kannte kaum jemand. Und als er 1924 starb, war das ganze Kommunikationsnetz noch sehr rudimentär. Es gibt unzählige Beispiele von Lenin-Verehrung. In der sozialistischen Welt ist es die Verehrung der Herrschenden. Sie nutzten Lenin, um ihre Macht zu begründen. Lenin war der Staatsgründer. Und Lenin war die Figur, die diesem Staat ein Fundament gegeben hatte. Und er war der Begründer der kommunistischen Internationale. Er war der Begründer all dessen, woran Kommunisten glaubten. Und deshalb war es eine extrem wichtige Figur, diesen Messias zu präsentieren. Man musste ihn sozusagen zu einer unfehlbaren Figur machen, um die Existenz dieser Weltbewegung und dieses Imperiums zu rechtfertigen. Professor Jörg Barbarowski, Historiker an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hätte man Lenin vom Sockel geholt, wäre von der Sowjetunion und der kommunistischen Bewegung nichts übrig geblieben. Das von Ulbricht eingeweihte Denkmal wurde 1991 abgerissen. Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an Lenin, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den britischen Maler William Turner. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 17:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de